Modul 3. Beschwerden. Reklamationen. Berufliche Situationen. Aufgabe 1 und 2. Guten Tag, Frau Tribus. Sie hatten mich zu einem Gespräch gebeten. Guten Tag, Frau Oftenbrink. Sie wissen, wir müssen uns Gedanken über Ihren weiteren Einsatz machen. Als Auszubildende müssen Sie ja möglichst alle Bereiche in unserem Hotel kennenlernen, damit Sie nachher an der richtigen Stelle passend für Sie und unser Hotel eingesetzt werden. Ja, richtig. Ich würde gerne an die nächste Station gehen. Einen Überblick über die Aufgaben der Haustechnik oder, wie die Herren dort sagen, des Gebäudemanagements habe ich in den letzten 3 Wochen bekommen. In der übernächsten Woche könnte ich wechseln. Schauen Sie, hier habe ich das Organigramm. Gehen wir die Abteilungen unseres Hotels einmal durch und sehen wir, welche Abteilung Sie kennen und welche noch fehlt. Beginnen wir hier oben. Verwaltung. Buchhaltung und Einkauf. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Wollte ich nicht durchlaufen. Das alles kenne ich schon von der anderen Filiale des Hotels, in der ich zuerst eingesetzt war, und von der Berufsschule recht gut. Und die Direktion? Aber das kommt erst später in Betracht, nicht wahr? Das sehe ich genauso. Zurück zur Verwaltung. Bleiben noch die Abteilungen Einkauf und Marketing. Marketing würde mich sehr interessieren, aber ich möchte doch erst einmal einen Gesamtüberblick haben und danach erst in die Abteilung. Ist Ihnen das recht? Das klingt vernünftig. Und im Moment ist ja auch Herr Bergmann noch dort eingesetzt. Dann haben wir also die Verwaltung und ihre Teile besprochen und kommen zum Bereich Gastronomiebetrieb. Erlauben Sie gerade noch eine Frage. Wo ist eigentlich das Controlling angesiedelt? Richtig, das ist hier in dem Organigramm nicht zu sehen. Aber wir rechnen diese Aufgabe zur Buchhaltung. Und unsere Buchhaltung, Sie kennen ja Frau Gundolf und Herrn Mielke, ist stark genug, diese Arbeit auch zu erledigen. Was also den Betrieb angeht, in den Abteilungen Restaurant und Bar, wie auch in der Abteilung Empfang, war ich bereits eingesetzt. Das war auch sehr informativ. Die praktische Arbeit ist ja im letzten Betrieb zu kurz gekommen. Ja, eben, das ist ja der Sinn dieser Ausbildungsphase. Bleibt also noch der Wellnessbereich offen. Da müssten Sie bei Frau Dunant assistieren. Oder die Abteilung Parkplatzgarage. Das macht im Moment Frau Dunant gewissermaßen nebenher. Eigentlich sind es ja 2 verschiedene Aufgaben, aber beide sind nicht so arbeitsintensiv, dass es sich lohnen würde, 2 Stellen zu schaffen. Das verstehe ich. Ebenso käme der Zimmerservice in Betracht. Sehr arbeitsintensiv. Eine Menge Arbeit und eine Menge Personal. Herr Heinrichs hat das gut im Griff. Aber er ist zurzeit krankgeschrieben. Vielleicht warten wir mit der Station also noch. Gehört zum Zimmerservice eigentlich auch eine Wäscherei? Nein. Früher hatten wir diese Abteilung, aber schon seit Jahren erledigt eine Firma von außen diese Arbeiten. Sehr zu unserer Zufriedenheit. Und das Controlling ist auch der Ansicht, dass das die beste Lösung ist. Dann bleibt ja nur eine Möglichkeit offen, das Beschwerdemanagement. Richtig. Und wäre das etwas für Sie? Natürlich. Obwohl ich, ehrlich gesagt, noch keine ganz klare Vorstellung davon habe, was ich dort tun müsste. Frau Anderson ist für den Empfang der Gäste, deren Wünsche und eben auch Beschwerden verantwortlich. Aber sie wird Ihnen sicher alles zeigen und erklären. Also machen wir es so, ich bespreche Ihren Einsatz mit Frau Anderson. Dann gebe ich Ihnen Bescheid, quasi grünes Licht. Ich gehe davon aus, dass es klappen wird, wie gerade besprochen, ab übernächster Woche dort. Vielen Dank. Das wird sicher interessant. Und eine Menge Arbeit. Aber das schaffen Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.